Und wir werden nun Zeuge des folgenden Gesprächs. Tom, es ist wirklich ganz unerhört schön hier draußen. Das sind Cernans Worte beim Aussteigen. Und dann kurz danach. Es ist eine wunderliche Welt hier oben. Fantastisch. Und etwas später. Du, Tom, wir kommen gerade über Los Angeles, genau drüber. Ich kann den Edwards Fliegerhorst erkennen. Ich sehe die Inseln. Und Stafford fragt zurück. Siehst du die F4 auf der Rollbahn? Das ist ein Turbinenjäger. Cernan? Ja, natürlich. Nun manövriert sich Cernan zum Heck der Weltraumkapsel und verwickelt sich für ein paar Augenblicke in der Nabelschnur. Ich bin mit der Schlange verheddert. Warte mal. Wenn ich mich rausschwingen kann, versuche ich Abstand zu kriegen. Ich lasse die Schnur ablaufen. Ich stoße jetzt ab, Tom. Ab geht's, auf nachher. Und Stafford? Ich will durch den Spiegel ein Bild von dir machen. Du siehst fein aus. Cernan? Okay, aber ich schwimme jetzt weiter raus. Oh, Tom, was für ein wunderhübsches Traumschiffchen das ist, in dem du sitzt. Einfach toll. Für einen Moment können wir wieder nicht verstehen. Es ist überhaupt diesmal besonders schwer zu verstehen, aber mit viel Mühe können wir doch wieder entziffern, was die beiden miteinander sprechen. Stafford, wo bist du jetzt? Cernan, hier draußen vor deinem Fenster. Ich habe eben ein Bild von dir gemacht. Und Stafford, Gemini 9, Houston. Versuch mal die Kapsel zu bewegen, Gene. Cernan, die Nabelschnur ist die einzige Kontrolle, die ich habe. Je kürzer sie ist, desto besser kann ich die Kapsel bewegen. Okay, ich versuch's jetzt noch einmal von weiter draußen. Mal sehen, wie das geht. Ich gehe jetzt so weit weg von dir, wie ich kann. Okay, dies ist das Ende der Nabelschnur. Weiter geht's nicht. Bald darauf gab es eine kurze Schwierigkeit mit der Sauerstoffzufuhr. Sie wurde beigelegt. Aber dann meldet sich Cernan wie folgt. Mein Druckmesser ist beschlagen. Mein Visier ist auch beschlagen, völlig vernebelt. Darauf nahm Stafford sofort Verbindung mit der australischen Bodenstation auf. Hallo, Bodenstation, hier Gemini 9. Die Bodenstation meldet sich. Stafford. Es ist... Ja, sagt er das wirklich? Wieder können wir schlecht hören. Doch, es ist ziemlich böse vernebelt. Dies ist sehr viel schwieriger als im Simulator. Stafford, wie sieht's denn aus draußen bei dir, Gene? Und Cernan, von draußen, frei schwebend? Nebelig, alles dick beschlagen, Tom. Stafford, lass uns eine Pause einlegen, Gene, okay? Und für eine Weile hören wir nichts. Sie haben also die Pause eingelegt, aber dann wieder, etwas später, das ist kurz vor dem Überfliegen von Hawaii. Stafford? Das Ganze ist 4 oder 5-mal so viel Arbeit, als wir erwartet haben. Pilotenvisier ist über und über zugenebelt, praktisch zugefroren. Die Verbindung mit Cernan ist schlecht. Ja, mal die Funkverbindung. Ich höre nichts mehr, nur noch ein lautes Gurgeln. Wenn die Situation sich nicht bessert, hat es keinen Sinn, mit dem AMU weiterzumachen. AMU, das ist dieser bekannte Antriebsrucksack. Ich will Cernan auf die Nabelschnur zurückschalten. So geht das nicht. Und die Bodenkontrolle? Wir sind eurer Meinung. AMU absagen. Houston ist einverstanden. Stafford? Cernan bittet mich eben, Ihnen weiterzusagen, dass es ihm furchtbar leid tut, aber er hat ja keine andere Wahl und ich auch nicht. Und das ist dann der Moment, in dem das Experiment mit dem Rucksack abgesagt wird. Dann fragt Stafford, kannst du überhaupt noch was sehen? Cernan, ich kann durch die Nase sehen, aber vor den Augen ist nichts. Stafford, na das ist wenigstens eine Neuheit. Und damit war der Humor zwischen den beiden wiederhergestellt. Sönnen? Hey, Tom, was macht der Bursche mit der texanischen Autonummer da unten auf einer kalifornischen Straße? Stafford? Welche Straße? Die Autobahn? Ja, der Bursche da auf dem Motorrad. Oh, auf der Golden State Autobahn. Nein, du kannst denen da unten das ausrichten, dass es mir fürchterlich leid tut. Nein, und nun verstehen wir überhaupt nichts mehr. Und was die beiden mit der Autonummer und mit dem Motorrad meinen, das ist uns ziemlich unklar, aber das sind die Wortfetzen, so wie wir sie nun eben einmal aufgefangen haben. Aber dann, Stafford, zur Bodenkontrolle, sag ihm, dass wir uns darum überhaupt keine Sorgen machen. Was mag er wohl meinen? Wir können ihn nicht verstehen. Und nun wieder, du kannst den da unten ausrichten. Es hat uns fürchterlich leid getan, dass das große Experiment nicht gemacht werden kann. Eine große Weile hören wir nichts und dann plötzlich, alles okay, wir haben die Einstiegluke fest zu. Und damit, meine Damen und Herren, ist der Weltraumfreiflug beendet. Und wir beenden auch unsere Gemini 9 Reportagen. Hier spricht Georg Siegert. Auf Wiederhören.